Prost und nichts für ungut, aber das war eine Nacht, wie sie im italienischen Film steht. Das riss dir dann der letzte Nerv ab der Spüle hast. Du hüpfst den Meter hoch aus der Smoking-Socke, hoch aus der Smoking-Socke. Hast du das schon einmal erlebt, Dicke? Ein Original Dolce Vita Swiss Festival. Du wirst den weich wie dänische Kaviar. Gut, Smörgeli, die Biere. Ist das extra Walensee-Whisky gestern Nacht? Ja, nein, was meinst du, Mecke? Ist denn ein durchschlagender Erfolg gewesen? Ich, in der frisch dampften Tropical-Rinde mit gestreckter Hemdbrust, kosmetisch eingestäubt wie eine Fasnachtskirche, der wandelnde Fernkurs für die private Heimorgie. Die Damenwelt hat gerade hörbar zittert. Und die Gesellschaft, die Surprise-Partisanen, das Feinste vom Feinen, gell? Lauter grosse Namen aus Handel, Wandel, Baubranchen und Reklamebüro. Eine illustre Gesellschaft, sagt er, so von Brasil-Export aufwärts, verstehst du? Eingewickelt in die mitternachtsblaue Rüstung, den goldigen Ring an den Jaskartenhalter, den silbrigen um die Augen herum, der sanforisierte Kragen eng um die einzige Dalie, die sie noch haben, damit das Doppelkini nicht auf den Filet-Friedhof abrutscht, sonst wüsste ich ja nicht mehr, wo der Kopf aufhört und der Bauch anfängt. Am Schwätzen noch mehr, das sowieso nicht mehr, gell? Der Kopf brauchst du an so einer Party bestenfalls noch, damit du den Whisky nicht direkt in die Schüssel leeren, verstehst du? Nein, wie gesagt, eine dicke Gesellschaft, ne? Und den erst ihre Luxusäustere hast. Die wandelnden Weihnachtsbäume mit den gelimten Hochkantfrisuren und den Zürichseeaugen. So schwarz umrändert. Der Ausschnitt tief und der Inhalt hoch. Ein Genuss für jedes Nudistenfilm gewohnte Schweizer Auge. Und eine Stimmung, Dicke. Eine Stimmung wie zur Stosszeit im Tram. Unvergesslich. He? Aber die ausgewachsenen Bläusche sind erst noch gekommen. Wo der Gastgeber in einem Anfall von galoppierendem Schabernack das Licht abgelöscht hat. Da haben dann die Weibli Gigs beim Versteckisspielen. Und der Pappeli ist der Blödrupp bis zur Schneegrenze gestiegen. Und mich hat eine von diesen dekoltierten Schmuckschachteln angesprungen, dass ich rückwärts in die beleckte Karton kippt bin. Bessere Salzgurken am Rücken als eine in den Arm, haben wir gesagt, und hat das angriffige Perlhuhn aufs Eis gelegt. Ja, ich sag dir, das Fest hat sich geradezu zu einem nordischen Exzess entwickelt. Die schwer gestopften Brüder mit der Inflation in der Brusttasche und dem Arteriosklerose-Gutschein im Sack sind langsam, aber sicher von ihren ernsthaften Themen wie Baustopp, Klotzabwertung und Mietzinsaufschlag für Gastarbeiter abgekommen und haben sich samt und sonders der heiteren Muse an die Hose geworfen. Wo sie dann aber angefangen haben die Frauen den Rosé-Nussschnitz lernen und mit den Kleidern Verkäuferlust spielen. Kurz, wo der Humor mit ihnen durchgegangen ist, da hat es am Mecken schlagartig die Rasiersicherung geputzt. Zielbewusst, wenn auch blau wie ein Tausigerlappen, hat er schon die Kranzgefäßturner und ihre leicht entblätterten Ehrendamen verloren und ist in die nächste Beiz am Altstäfeli verdrampen. Zu Deutsch gehen Schlummerbecher kippen. Brust und nichts für Ungutige, gell? Aber mir gefällt es besser bei den unteren 10'000. Bei denen, wo der Herdöpfelstock noch nicht durch die Konjunkturüberhitzung anbrennt ist, verstehst du? Entschuldigung und nichts für ungut, wenn am schön schnell der Öltank rönt, aber jetzt hat's mir doch grad Pipeline verjagt. Jetzt ist doch der Schö, genannt Meckedöropst, von wegen der leicht runzligen Fassade, verstehst du? Jetzt ist doch der Schö unschuldig, wenn eine schwedische Trachtenjumpfer und ahnungslos, wenn ein Appenzeller Wunderdoktor an einer Plakatwand begegnet. Und was kommt am Schö an die Mattscheibe? Ein Slogan. Mach Ferien in der Schweiz. Entschuldigung und nichts für ungut, aber da lache ich mir doch ganz geschwind ein Edelweiss an die Sennekäppli. Mach Ferien in der Schweiz. Genau dieser Einfall ist am Mecken vor Jahresfrist, wenn ein 40er Bieren in eben derselben aufblitzt. Hey, ja, mit der Zeit macht's dich doch rostig, gell, die ewige Salzwasser-Holidays und Spaghetti-Ferien. Und so hat der Mecke sie zwei weinige Kleiderständer in die Chromstahlbüchse zwängt und ist mit der Geschwindigkeit von einem fußkranken Wegschneck durch die helvetische Baustelle gereist. Nach einem mittleren Blechschaden an der Achsenstrasse, wo mir ein wurmiger 2000er aufs Dach geht ist, bin ich irgendwann und irgendwie in Brienz-Leben gelandet. Nichts gegen Brienz, verstehst du? Auch die schiechen Albträume aus Holz, wo sie dort an harmlose Oxforder Rossbifritzen verquanten, haben mich erst schließlich verschreckt. Deinen Murmeltier müsstest du nur noch blaue Kappen anlegen und das Nachwuchsproblem bei der Schuckerei wäre gelöst. Nein, das hat mich noch nicht gross berührt. Dafür habe ich das Auge zweimal auf die Hotelrechnung geworfen. Dort hat man nämlich die, die die Rechnungen schnitzt, drei pralle Silberling Aufschlag dazu gemeißelt, weil ich nur Fuß und nicht auch Fraß konsumiert habe. Kommst du raus, Dicke? Nein, ich auch nicht. Ja, nur die Sonne hat gerade Lust gehabt, der Himmel war so blau gewesen wie 10 Deutschschweizer an der Expo. Ich also in Ferienstimmung in die nächste Gartenbeizeneiger in der Tasse inhalieren. Kaum am Werk hast, rutsche ich doch fast in die Tasse. Was meinst du, die Gewässerverschmutzung? Weil eine Portion Lederhosen jocken unvermittelt in diverse Instrumente bissen unter einer Schrammelschauer an die Postur bloßen, dass du als Krepppapierrollen an die nächste Phase nachkommst. Ich knapp erholt rief am Saftschiff und wollte mich Gastrosirup blechen. Jetzt heb die Decke, sonst machst du grad Schwalbe, gell? 1,50 Rubel, verstehst du? Plus 2,5 Rubel Eintritt für die Guggenmusik. Ferien in der Schweiz. Ja, nur lass dich's nicht verdrießen, haben wir gesagt, jetzt hinauf und in die hehre Alpenwelt. Schon beim ersten Frischidär hast du einen Stutz Eintritt gegeben, ohne Visiten in der Gletschermühle. Und beim Frischidär Maximum, beim Rhone-Gletscher, hast du gemeint, sei schon der Innerschweizer Börse im Zürcher Milieu so ein Drucker, dann ist gesehen. Kunststück, dass du dort Kohldampf bekommst. Also hinein ins Grand Hotel. Ob das Wiener Schnitzel von einem im Souvenirladen zu tot gestürzten Oberländergeist war oder schlicht und einfach eine tiefgekühlte Hotelbettvorlage. Am Preis noch hat es sich zwar eher um einen panierten Perserteppich gehandelt. Ein anatomisches Wunder war es jedenfalls, verstehst du? Mein Portfolio jedenfalls hat alles wie mehr der Playboy-Look gekriegt. Aussen Leder und innen hohl. Ferien in der Schweiz. Da schreppen die gestopften Ausländer, gell, die nichts Besseres gewöhnt sind von daheim. Nach 10 Tagen ist der Mecker wieder im Flachland gelandet mit einem Defizit in der Schüssel und also abgerissen wie der Zürcher Bahnhofplatz auf dem Papier. Entschuldigung, nichts verungut, aber Ferien in der Schweiz kann ich mir nicht mehr leisten. Hat doch keine geistige Zahnlücke, verstehst du?